Als nun Mose die Wohnung fertig aufgerichtet und sie gesalbt und geweiht hatte samt allen ihren Geräten, dazu auch den Altar mit allen seinen Geräten gesalbt und geweiht hatte, da brachten die Fürsten Israels, die Oberhäupter der einzelnen Stämme, das sind die Stammesfürsten, die Vorstände der Gemusterten, Opfer. Und zwar brachten sie vor Jahwe als ihre Gabe 6 überdeckte Wagen und 12 Rinder, je einen Wagen von 2 Fürsten und je ein Rind von jedem, die brachten sie hin vor die Wohnung. Da sprach Jahwe zu Mose also, nimm sie von ihnen an, damit sie zur Besorgung der Verrichtungen für das Offenbarungszelt verwendet werden, und zwar sollst du sie den Leviten übergeben, mit Rücksicht darauf, was der Dienst eines jeden erfordert. Da nahm Mose die Wagen und die Rinder und übergab sie den Leviten. 2 von den Wagen und 4 Rinder übergab er den Söhnen Gersens, entsprechend dem, was ihr Dienst erforderte. 4 von den Wagen und 8 Rinder übergab er den Söhnen Meraris, entsprechend dem, was ihr Dienst unter der Leitung Itamars, des Sohnes Aarons, des Priesters, erforderte. Den Söhnen Kahats dagegen gab er nichts. Denn ihnen lag die Besorgung der heiligen Dinge auf, diese hatten sie auf der Schulter zu tragen. Es brachten aber die Fürsten die Gaben zur Einweihung des Altars an dem Tage dar, an welchem er gesalbt ward, und die Fürsten brachten ihre Opfergabe hin vor den Altar. Da sprach Jahwe zu Mose, lass Tag für Tag jedesmal einen der Fürsten seine Opfergabe zur Einweihung des Altars darbringen. Der, welcher seine Opfergabe am ersten Tage darbrachte, war Rahason, der Sohn Aminadabs, vom Stamme Juda. Und seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Sekel schwer, ein silbernes Becken, 70 Sekel schwer nach heiligem Gewichte, beide gefüllt mit Feinmehl, das mit Öl angemacht war, zum Speisopfer, eine Schale, 10 Goldsekel schwer, gefüllt mit Räucherwerk, ein junger Stier, ein Widder, ein einjähriges männliches Lamm zum Brandopfer, ein Ziegenbock zum Sündopfer, und zum Heilsopfer 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige männliche Lämmer. Das war die Gabe Rahasons, des Sohnes Aminadabs. Am zweiten Tage opferte Netanil, der Sohn Zuas, der Fürst von Issachar. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Sekel schwer, ein silbernes Becken, 70 Sekel schwer nach heiligem Gewichte, beide gefüllt mit Feinmehl, das mit Öl angemacht war, zum Speisopfer, eine Schale, 10 Goldsekel schwer, gefüllt mit Räucherwerk, ein junger Stier, ein Widder. Ein einjähriges männliches Lamm zum Brandopfer, ein Ziegenbock zum Sündopfer, und zum Heilsopfer 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige männliche Lämmer. Das war die Gabe Netanils, des Sohnes Zuas. Am dritten Tage der Fürst der Söhne Sebulons, Eliab, der Sohn Helons. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Sekel schwer, ein silbernes Becken, 70 Sekel schwer nach heiligem Gewichte, beide gefüllt mit Feinmehl, das mit Öl angemacht war, zum Speisopfer, eine Schale, 10 Goldsekel schwer, gefüllt mit Räucherwerk, ein junger Stier, ein Widder, ein einjähriges männliches Lamm zum Brandopfer, ein Ziegenbock zum Sündopfer, und zum Heilsopfer 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige männliche Lämmer. Das war die Gabe Eliabs, des Sohnes Helons. Am vierten Tage der Fürst der Söhne Rubens, Elizur, der Sohn Sedeurs. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Sekel schwer, ein silbernes Becken, 70 Sekel schwer nach heiligem Gewichte, beide gefüllt mit Feinmehl, das mit Öl angemacht war, zum Speisopfer, eine Schale, 10 Goldsekel schwer, gefüllt mit Räucherwerk, ein junger Stier, ein Widder, ein einjähriges männliches Lamm zum Brandopfer, ein Ziegenbock zum Sündopfer, und zum Heilsopfer 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige männliche Lämmer. Das war die Gabe Eizurs, des Sohnes Sedeurs. Am fünften Tage der Fürst der Söhne Simeons, Selumil. Der Sohn zu Resadeis. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Sekel schwer, ein silbernes Becken, 70 Sekel schwer nach heiligem Gewichte, beide gefüllt mit Feinmehl, das mit Öl angemacht war, zum Speisopfer, eine Schale, 10 Goldsekel schwer, gefüllt mit Räucherwerk, ein junger Stier, ein Widder. Ein einjähriges männliches Lamm zum Brandopfer, ein Ziegenbock zum Sündopfer, und zum Heilsopfer 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige männliche Lämmer. Das war die Gabe Selumils, der Sohnes zu Resadeis. Am sechsten Tage der Fürst der Söhne Gads, Eliasaph, der Sohn Digüls. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Sekel schwer, ein silbernes Becken, 70 Sekel schwer nach heiligem Gewichte, beide gefüllt mit Feinmehl, das mit Öl angemacht war,

Die sämtlichen Rinder zum Heißopfer aber beliefen sich auf 24 Fahnen, dazu 60 Widder, 60 Böcke und 60 einjährige männliche Lämmer. Das war die Spende zur Einweihung des Altars, nachdem derselbe gesalbt worden war. Und wenn Mose hineinging ins Offenbarungszelt, um mit ihm zu reden, so hörte er die Stimme zu sich reden von der Deckplatte aus, die sich auf der Gesetzeslade befindet, von dem Orte zwischen den beiden Cheruben, so redete er mit ihm.